Diese Botschaft könnte gerade ganz am Anfang der Apostelgeschichte stehen, die nämlich davon handelt, dass Gott diese Botschaft ausbreiten wollte in Jesus Christus durch die Jünger, durch die Gemeinde Jesu bis auf den heutigen Tag. Hoffnung ist für jeden da, jeder darf kommen. Als wir vor 17 Jahren mal die Apostelgeschichte ganz durchnahmen, hatten wir viel Gewinn daraus, aber wir spürten auch, dass wir nicht kompatibel, das heißt deckungsgleich mit der Gemeinde, die Gott in Jesus ins Leben gerufen hat, stehen. Es ist schon eine Herausforderung. Urgemeinde heißt ja nicht alte Gemeinde, sondern Urgemeinde heißt ja die wahre, erweckte Gemeinde. Das, was Gott in der Gemeinde getan hat am Anfang, das wollte er auch weitergeführt haben. Er wollte nicht, dass die Gläubigen einschlafen und dass sie jetzt nur ihre Gedanken über Gott austauschen, sondern es sollte genau umgekehrt sein. Die Gedanken Gottes sollten durch uns gesagt werden. Das ist ein Unterschied. Ich kann über Gott reden, aber Gott kann auch durch mich reden. Ja, und ich kann Zeugnis über Gott geben, aber Gott kann auch Zeugnis durch uns von sich selbst geben. Das lesen wir an vielen Stellen auch im Evangelium, wo der Herr Jesus sagt, ohne mich könnt ihr das nicht tun. Euer Zeugnis genügt absolut nicht, sondern der Heilige Geist muss in euch Wohnung machen. Erst dann redet Gott durch euch. Und das ist Zeugnis. Zeugnis ist nicht nur, was ich über Gott denke, sondern was Gott über mich gedacht hat und was er aus mir gemacht hat. Und ihm gebührt alle Ehre und was er für alle Menschen bereitet hat. Wir fangen an mit den ersten 7 Versen in der Apostelgeschichte, wo es da um die Erwartung der Gemeinde geht, der Jüngerschar, was da nun kommen wird. Der Heilige Geist ist ja verheißen worden. Wie kommt er, wann kommt er oder was sollen wir überhaupt tun? Ich lese diese Verse. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang. Und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit und Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Soweit Gottes Wort. Die Apostelgeschichte ist ja geschrieben durch Lukas. Lukas wurde erwählt, diesen Dienst zu tun, der uns heute noch zugute kommt. Lukas, er war ja ursprünglich Arzt. Wir lesen ja von Lukas dem Arzt, aber wo war er Arzt? Er studierte an der Hochschule des griechischen Gottes Asklepion. Das war die Universität für die Mediziner. Der griechische Heilgott Asklepion, deswegen gibt's heute noch in der Medizin die Äskulap-Schlange, habt ihr vielleicht mal gesehen, ja? Das kommt daher. Asklepion war der Heilgott. Und dort in diese Rahmen versuchte man Erkenntnisse auch von den Göttern zu bekommen. Aber nach seiner Bekehrung verließ er diese Universität bei dem heidnischen Gott und Götzen und wurde ein Werkzeug in der Hand seines Heilandes. Und wir müssen auch erkennen, nicht er ist der große Schreiber der Apostelgeschichte nicht, er tat etwas, sondern Gott tat etwas durch ihn. Das ist immer ein Unterschied. Viele Menschen sagen heute ja auch, die Bibel ist von Menschen geschrieben. Als ob Menschen etwas derartiges von sich geben konnten. Nein, sie ist von Gott geschrieben. Er nutzte dazu Menschen. Er setzte sie ein. Und weil er nun, der Lukas, ein gläubiger Grieche war, wurde er berufen, sonderlich auch das Lukas-Evangelium zu schreiben, im Verständnis für die Heiden, für die Griechen. Nämlich das Lukas-Evangelium spricht sonderlich von Christus als den Menschensohn. Den Menschensohn, und das war ja auch das Anliegen der Philosophie und der Philosophen in Griechenland, die darüber nachdachten, wie ein Mensch zu göttlichem Wesen gelangen kann. Deswegen wurde das Lukas-Evangelium über den Menschensohn geschrieben, damit die Griechen, ja seine Landsleute, auch das verstehen konnten. So wie Jesus als der vollkommene Mensch auch dargestellt wird, so sollte das Evangelium auch die Griechen erreichen, indem sie erkennen, wenn wir uns an den halten, dann erreichen wir auch das Ziel, was wir vor Augen haben. Wir möchten Veränderung erleben. Die Apostelgeschichte beschreibt also den Werdegang und den Auftrag der Gemeinde Jesu. Die Anfänge, ja vorher sind die Jünger ja mit Jesus durch das Land Israel gegangen. Sie haben geschaut, was tut der Meister? Was redet er? Sie haben nicht alles verstanden. Ich möchte mal behaupten, sie haben höchstens die Hälfte verstanden. So dass Jesus an einer Stelle sagt, wie lange muss ich denn noch bei euch sein? Ihr versteht ja immer noch nicht. Ja, aber sie konnten noch nicht verstehen, weil das Verstehen der Worte Gottes nur durch den Heiligen Geist möglich ist. Ansonsten, wir haben das mal so salopp gesagt, wir kennen diesen Ausdruck auch in der zwischenmenschlichen Sprache, ansonsten versteht man nur Bahnhof. Ja, das ist so. Wir kriegen überhaupt nicht mit, was Gott sagt, nur durch den Heiligen Geist. Deswegen, sie waren alle bemüht, die Jünger, Jesus zu dienen. Aber während sie ihm dienten, machten sie so viel falsch. Sie dachten, das Beste zu tun. Und der Herr sagt, das war das Schlechteste. Er musste zu Petrus sagen, dein Schwert, weißt du, steck das mal weg. Denn wer das Schwert nimmt, der wird dadurch umkommen. Du hast gedacht, das Beste für mich zu tun. Das war das Schlechteste, was du machen konntest. Also, das heißt, sie hörten zwar zu und sie sahen auch die Werke, die Jesus tat. Aber sie hatten noch nicht die Ausrüstung, um selber Gesandte zu sein. Die Apostelgeschichte spricht also davon, wie diese Ausrüstung stattfand und wie die ersten Gläubigen als Boten für das Heil der Seele in dieser Welt ausgesandt worden sind. Die Apostelgeschichte spricht aber auch im zweiten Teil von der Art des Auftrages. Der Auftrag, hinzugehen in alle Welt, das Evangelium zu verkünden, ist ja nicht nur ein Wortauftrag. Ich glaube, ich sagte es neulich schon mal, ein Traktat verteilen ist noch nicht der Auftrag des Christen, sondern sein Leben. Und davon spricht also auch der zweite Teil der Apostelgeschichte. Wie verkündigt ein Christ mit seinem Leben Jesus? Ich komme auch darauf gleich nochmal zurück, wie wichtig das ist, denn wir stehen ja mitten auch in der Welt und wollen, dass andere Menschen Jesus erkennen. Von Jerusalem aus sollte die Botschaft gesagt werden, bis ans Ende der Welt. Die Ausrüstung konnte nur zu Jerusalem geschehen. Darum sagte der Herr Jesus, bleibt zu Jerusalem, geht nicht weg. Er hätte auch sagen können, bleibt dort auf dem Ölberg stehen, wo sie ihn gen Himmel fahren sahen. Oder bleibt an irgendeinem anderen Ort, wo ihr zu Hause seid, geht zurück nach Galiläa, bleibt am See Genezareth. Nein, bleibt zu Jerusalem, weil Jerusalem ist die Hauptstadt des Handelns Gottes. Und ich bin so dankbar, um Jerusalem müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Weil keinem Menschen die Stadt Jerusalem gehört. Sie gehört Gott. Er hat sie sich selbst erwählt. Er hat gesagt, so steht es auch im Propheten Sacharja, das ist seine Stadt. Und mit dieser Stadt arbeitete er und arbeitet er. Das heißt, dort offenbarte er sich und offenbart sich. Dort sollten jetzt die Jünger bleiben, damit sie dort das empfingen, was sie brauchen, um in die ganze Welt zu gehen. Also Jerusalem ist in Gottes Hand. Die Jünger sollten lernen, dass das Heil der Seele nicht in einer bestimmten Art und Lebensweise zu finden ist, indem man besser wird, sondern allein durch die Person Jesu Christi. Das Heil der Seele wird nicht besser, indem wir uns gegenseitig erziehen, was wir Menschen ja gerne wollen. Da fangen wir ja schon in der Familie an. Nicht? Die Kinder sollen so werden wie wir. Möglichst sollen sie auch noch denselben Beruf ergreifen wie wir. Ja, und die Väter sind dann traurig, wenn die Kinder das Geschäft der Eltern nicht übernehmen und so weiter. Ja, Wir erziehen unsere Nachbarn, die sind ja alles schlechter als wir. Wir sind ja besser als sie. Nicht? Deswegen müssen wir die Menschen zu uns hin erziehen. Aber das sollte gesagt werden, das ist nicht Heil der Seele, sondern die Person Jesu Christi ist Heil der Seele. Ja? Und somit war Lukas, wurde er ja auch ein Begleiter des Apostel Paulus, um einen gewissen Bericht zu bekommen über den Lauf des Evangeliums. Er war mit dem Apostel Paulus unterwegs, der auch gesalbt war als Apostel und hatte eine hohe Erkenntnis bekommen. Petrus schreibt sogar darüber nachher, was der Paulus dort sagt, ist manchmal schwer zu verstehen. Er hat wirklich sehr viel Erkenntnis bekommen, mehr als andere, nicht? Und da hielt sich also auch der Lukas zu und erforschte und hörte geistlich zu, wie der Weg des Evangeliums durch die Zeit ist. Besonders der Empfang und das Wirken Gottes durch den Heiligen Geist wird also in der Apostelgeschichte aufgezeigt. Und eins müssen wir immer wieder feststellen, dass nicht Lukas die Person ist, die hier im Mittelpunkt steht, wie ich es schon sagte, die etwas gewusst hat, mitzuteilen und zu schreiben, sondern Gott hat gewusst, was den Menschen, was uns mitgeteilt werden soll. Was in dem Brief, in den Briefen überhaupt der Heiligen Schrift uns gesagt werden soll. Es war weder Petrus, es war weder Paulus, es war noch nicht Lukas oder Matthäus, die was zu sagen hatten. Nur Gott hat was zu sagen, was wirklich Bestand hat. Und dazu gebrauchte er die Gefäße. Der Apostel Petrus hat es im Heiligen Geist auch deutlich gesagt. 2. Petrus 1, Vers 21. Da steht, es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden. Sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Und das ist verbindlich. Menschen, ja, was können Menschen denn schon sagen? Was können Menschen denn mitteilen? Die können ja nur Menschliches mitteilen. Aber das reicht doch nicht aus zum Leben in Ewigkeit. Es muss Gott sein, der die Menschen gebraucht. Und das soll hier auch deutlich werden. Auch die Apostelgeschichte ist kein Bericht für Neugierige, die mal nachgucken sollen, wie das alles so zuging in der Vergangenheit. Auch nicht für die, die ihren Wissensdurst stillen möchten, sondern wenn wir die Apostelgeschichte lesen, ist es eine Wegweisung und eine Ermahnung. Die Nachfolge Jesu nicht lässig angehen zu lassen. Das Lesen darin, das heißt, du sollst ganz Jesus gehören. Du hast als Kind Gottes kein eigenes Leben mehr. Und das ist das Beste, was dir passieren kann, dass du keine Verantwortung für dein Leben übernehmen musst, sondern Jesus sie total übernehmen will. Und wenn er dein Leben führt, kann es nur zum Guten kommen. Da, wo man das eigene Leben führen möchte, wieder läuft man gegen die Wand und Barrieren. Darum ist diese Apostelgeschichte also eine Wegweisung und eine Ermahnung, in der Nachfolge Jesu festzubleiben, nicht schwach oder nachlässig zu werden. Denn Paulus schrieb auch an Timotheus, 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17, alle Schrift von Gott eingegeben, wozu ist sie da? Sie ist Nütze zur Lehre, sie ist Nütze zur Strafe, also das heißt zur Überführung, wo wir falsch liegen. Dazu ist es uns gegeben. Sie ist aber auch Nütze zur Besserung, dass wir das Gute erkennen, was Jesus will und dass wir Ja dazu sagen. Die Schrift ist eingegeben zur Zurechtweisung, zur Züchtigung, und zwar worin? So wie wir Menschen das machen? Nein, in der Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz für uns erworben hat. Darin sollen wir hingezogen werden. Und das Resultat ist, damit wir in der neuen Kreatur leben und zu allen Diensten, die Gott uns gibt, bereit und befähigt sind. Das ist der Sinn. Wir sollen zu allen Diensten befähigt werden und dazu muss das Wort Gottes uns erziehen und ziehen und immer wieder sagen, Wolfgang, du bist nicht am richtigen Ort, du musst dich verändern lassen. Das, du hast zwar gedacht, du bist schon richtig. Nein, nein, lies mal, was da vorgeht in der Heiligen Schrift. Da merkst du, du musst noch verändert werden. Denn sonst kann ich dich für die und jene Aufgabe gar nicht gebrauchen. Denn solltest du die Aufgabe wahrnehmen wollen, sieht man nur dich, aber nicht mich, würde der Herr sagen. Da ist nur der Mensch sichtbar, aber nicht Gottes Wort. Also, der gläubige Mensch soll die neue Kreatur, das heißt die Zurechtweisung, das Neue in der Wiedergeburt, kennenlernen. Es hilft nicht nur zu sagen, ich bin wiedergeboren. Ja, aber was ist denn das? Was ist denn das für ein neues Leben? Das ist ja ganz anders als das Leben zuvor. Ja, das alte Leben, das kenne ich, ja. Hat mir viel Not bereitet, kenne ich. Aber das Neue, das kenne ich noch nicht so. Das soll ich aber kennenlernen. Wie ist das neue Leben? Was spielt sich da ab? Was soll in mir pulsieren? Zurechtbringung durch das Wort Gottes, damit ich Gott dienen und ehren kann. Auf allen Gebieten des Lebens hier in der Zeit. Der erste Punkt, Lukas schrieb hier, die erste Rede durfte ich tun. Von der Geburt Jesu an bis zu seiner Himmelfahrt. Damit meinte er also das Evangelium, das er schreiben durfte. Das Lukas-Evangelium, wo von der Geburt Jesu geschrieben ist. Nicht zu Weihnachten lesen wir das ganz besonders. Bis zur Himmelfahrt. Er durfte auch aufzeigen, und das betont er hier, was Jesus getan und gelehrt hat. Ich hatte mir Gedanken darüber gemacht, warum sagt er das nicht umgekehrt? Was Jesus gelehrt und getan hat. Nein, er sagt, was er getan und gelehrt hat. Das ist ein Hinweis auch für uns, dass zuerst die Tat, das Leben, das neue Leben sichtbar werden soll, bevor die Lehre darüber weitergegeben werden kann. Der Apostel Petrus hat das ja nach dieser Wiedergeburt, nach Pfingsten auch verstanden und durch den Heiligen Geist sagt er in 1. Petrus 3, Vers 15, heiligt Gott den Herrn in eurem Herzen. So, das ist das Erste. Das ist die Tat, das neue Leben. Das soll erstmal sichtbar werden. Wirkt Jesus jetzt in meinem Leben? Und wenn das so ist, dann seid alle Zeit bereit, zur Verantwortung jedermann, welche Hoffnung in euch ist, dann fragen sich die Leute, was ist denn mit dem passiert? Oder warum macht er denn das nicht mehr? Oder warum tut er jenes? Und dann sollst du Antwort geben. Aber das soll erst mal sichtbar werden. Deswegen erst die Tat und dann die Lehre. Ja, verstehen wir? Damit nicht das erklärende Wort vielleicht von der fehlenden Tat kein Gehör findet, sondern die Tat soll herausfordern zum Rechenschaftsbericht. Warum ist dein Leben jetzt anders? Darum sagt er, ich habe berichten dürfen von dem, was Jesus tat und was er dann lehrte. Hier verstehen wir in dem Zusammenhang, dass der Herr auch in Johannes 10, Vers 38 sagte, glaubt doch den Werken, wenn ihr mir den Worten nicht glauben wollt. Also es heißt, die Tat spricht so laut, dass ihr eigentlich jetzt fragen müsstet, wo kommt das her? Und wenn ihr den Worten nicht glauben wollt, den Taten müsst ihr glauben, das, was ihr seht. Und das ist wirklich so, das kann sicher jeder bezeugen, der von Neuem geboren ist, dass er in seiner Umgebung eine gewisse Verwunderung ausgelöst hat. Und zwar, ich möchte sagen, nicht unbedingt im Schlechten, ja, sondern in der Veränderung des Lebens, wo die anderen uns kannten. Was war das für ein Stolz? Ja, und jetzt ist er irgendwie anders. Vorher war er immer so aufbrausend. Jetzt ist er so sanft geworden. Wie kommt denn das? Ja, das fällt den Menschen plötzlich auf, dass das Leben ein anderes geworden ist. Und so soll es sein. Dann glaubt doch den Taten. Und an den Taten kommt der Mensch nicht dran vorbei, der das sieht. Der kommt nicht dran vorbei. Er kann zwar versuchen zu lästern, so wie die Menschen Jesus verlästert haben und haben da einfach gesagt, naja, also wir gehen jetzt nicht darauf ein, auf die Taten. Wir sagen einfach, der Teufel hat das getan. Du hast den Teufel. Das war die Sünde wie den Heiligen Geist. Das heißt, sie haben genau gesehen, dass es nicht der Teufel ist. Aber sie wollten sich nicht in den Anspruch Gottes über ihr Leben hineinziehen lassen. Ja? Und das meint auch Jakobus. Wir lesen das ja im Kontext zu diesem Eingang der Apostelgeschichte, wenn er sagt in Jakobus 2, Vers 17 und 18, besonders Vers 18, Vers 17 steht, der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist er tot. Ist er tot. Wenn man das nicht sehen kann in dem Leben der Menschen, dann ist es tot. Das stimmt, da kann der so viel reden vom Evangelium, wie er will, wenn das Leben andere Taten hat. Dann stimmt das nicht. Vers 18, jemand könnte sagen, du hast den Glauben, ich habe die Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke. Zeig mir den. Zeig mir deinen Glauben ohne Taten, ohne Glaubenstaten. Das kann ich dir nicht abnehmen. Dann will ich dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. So steht es hier geschrieben. Das heißt, Lukas sagt auch, ich durfte berichten von den Taten Jesu und der Lehre. Die Taten zuerst, die Veränderung. In der Synagoge zu Nazareth und woanders fragten sie sich immer, ja, wo kommt dem das her? Ist das nicht der Zimmermann? Also sie haben gemerkt einfach an seinem Wesen, an seinen Reden, dass er anders ist. Das lief ihm immer voraus. Und dann hörten manche Menschen auch zu, was er sagt. Und das ist bei uns auch dann so. Wenn dieses Leben vorausläuft, das Glaubensleben, hören sie auch zu, was wir sagen. Warum das so ist. Es gibt zwar Werke ohne Glauben. Humanisten können auch gute Werke tun. Aber es gibt keinen Glauben ohne Werke. Das gibt es nicht. Ohne Führung durch den Heiligen Geist sind die Taten des Glaubens nicht möglich. Nämlich die Taten des Glaubens, was sollen sie denn bezeugen? Sie sollen die Auferstehung Jesu von den Toten bezeugen. Das ist ein anderes Leben. Die Auferstehung von den Toten soll sich also nicht nur in einem Bericht äußern. Da ist jemand von den Toten auferstanden. Ja, das kann ja jeder sagen. Sondern es soll sich bezeugen in den die Jesus nachfolgen, dass auch sie mit auferstanden sind von den Toten. Darum sollten sie also hier auf die Ausrüstung warten, sagt Jesus, damit ihr also auch wirklich Zeugnis gibt. Vorher klappt das nicht, sondern ihr müsst erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Die authentische Tat des Glaubens ist das Wichtige und das Richtige im Leben eines Kindes Gottes. Und die Tat bringt allein Frucht. Lukas durfte noch erwähnen, dass Jesus 40 Tage nach seiner Auferstehung bis zur Himmelfahrt immer wieder mal unter den Jüngern erschien. Und zwar körperlich. Es gibt ja manche, die sagen, er ist ja nur als Geist erschienen. Mit einem Herrlichkeitsleib, neuen Leib, mit dem er durch die Türen gehen konnte. Mit demselben Leib, mit dem er am Kreuz hing, ist er auferstanden. Derselbe Leib, der konnte essen. Der hatte Knochen und Fleisch. So lesen wir es am Ende des Lukas-Evangeliums, wo Jesus dann zu den Jüngern kam und sagte, ich bin kein Geist, fasst mich doch an. Knochen und Fleisch hat kein Geist. Und als sie noch nicht glaubten, sagte er, gib mir was zu essen. Ein Geist, der kann nicht essen. Und dann gaben sie ihm was zu essen und er hat gegessen vor ihren Augen. Er ist leiblich auferstanden. Und das wollte er ihnen immer wieder deutlich machen. Hier ist nicht ein Geist auferstanden. Und wenn ich leiblich auauferstanden bin, in den 40 Tagen will ich euch das erklären, dann heißt es, ich habe den Sieg über den Leib, über das Fleisch, über die Sünde zum Tode errungen. In Römer 6, Vers 23 heißt es ja, der Tod ist der Sold, die Bezahlung für die Sünde. Aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Das heißt, das ist überwunden worden. Darum ist Jesus erschienen. 40 Tage. Das Leben der Jünger und aller Gläubigen soll also eine entscheidende Veränderung erfahren durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Es geht nicht nur um den Glauben an die Tilgung der Sünde. Das ist auch wichtig und das machen wir gerne. Meine Sünden sind mir vergeben. Aber darum geht es nicht allein, sondern es geht auch um das Neue, um das andere, auf Gott ausgerichtete Leben, das nicht aus dem alten Menschen produziert werden kann, sondern aus dem neuen Auferstehungsmenschen. Paulus hat das mal so ausgedrückt in Römer 6, Vers 4. Wir sind ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also die Auferstehung von den Toten, es sollte Zeugnis geben, die Erscheinung Jesu, die Sünde im Fleisch ist besiegt. Ihr müsst nicht mehr so leben wie zuvor. Ihr müsst nicht mehr dem alten Menschen gehorchen. Ihr könnt, ich sage das so mal mit meinem, ihr könnt nicht meine Zeugen sein, wenn ihr immer noch dem alten Menschen gehorcht. Denn gehorcht ihr ja der Sünde. Ihr sollt aber doch die Auferstehung verkündigen. Deswegen braucht ihr das Zeugnis der Kraft der Auferstehung in euch. Es sollte aber auch zugleich immer wieder das Ziel der erneuerten Menschen ihnen vor Augen sein, nämlich das Ziel der künftigen Heimat in der Ewigkeit im himmlischen Jerusalem. Ihr Handeln, wenn sie dann den Heiligen Geist bekämen, ihr Handeln sollte nur noch auf die Ewigkeit ausgerichtet bleiben. Was sie hier tun, ob sie essen oder trinken oder ob sie arbeiten oder was sie auch tun, sollen sie alles im Namen des Herrn Jesus tun, so steht es ja auch geschrieben. Das heißt, alles auf die Ewigkeit ausgerichtet, auf die Auferstehung ausgerichtet. Darum hat der Apostel Paulus das auch so deutlich gesagt, bei ihm stand immer vor Augen der Himmel und das Himmelreich. In Philipper 3, Vers 20 sprach er, unser Wandel ist im Himmel, das ist jetzt nach dem unrevidierten Textus Receptus, unser Wandel ist im Himmel, von dannen wir warten auf die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Unser Wandel ist im Himmel, damit wollt ihr sagen, wir sind jetzt angeschlossen an das Ewige durch den Heiligen Geist, der aus dem Himmel zu uns kam, der uns nach himmlischen Maßstäben bewegt. Und er bewegt uns im Auferstehungsleben. Er bewegt das Gute, was Gott gefällt, in uns und macht das sichtbar im Wesen und auch im Wort mitten in dieser Welt. Dass Jesus nun 40 Tage bis zu seiner Himmelfahrt den Jüngern erschien, hat mit der Prüfung des Glaubens zu tun. Die Jünger wurden geprüft, wie sie sich verhalten würden, wenn sie ihren Meister nicht mehr sehen. Manchmal sagen wir uns oder haben es auch in der Jugendarbeit so gesagt oder fordern uns auf, wir sollen so handeln, als ob Jesus sichtbar jetzt hier stände. Und dann haben wir uns abgefragt, würdest du denn das tun, wenn Jesus jetzt hier stände? Nein, nein, dann mach es auch jetzt nicht, wenn du ihn nicht siehst. Das war die Prüfung. Wie verhaltet ihr euch, wenn ihr mich nicht mehr seht? Handelt ihr anders? Wir wissen zum Beispiel, dass die Jünger, nachdem sie Jesus nun, er war gekreuzigt, ja, wohl auferstanden, aber sie haben ihn nicht gesehen, manchmal nicht gesehen, dann sind wir einfach wieder zum alten Beruf zurückgegangen. Petrus sagt, ach, ich gehe hin fischen, das kennen wir, das andere kennen wir noch nicht. Und andere haben gesagt, das machen wir auch. Aha, weil ihr mich nicht mehr seht, geht ihr wieder an das frühere Werk zurück. Das ist eine Prüfung, denn Prüfung, die hebräische Zahl 40 heißt Prüfung, ja, Prüfung. So werden auch wir oft geprüft. Israel wurde 40 Jahre in der Wüste geprüft. 4. Mose 14 können wir das auch lesen. Gott ließ sie dort durchlaufen. Die einen, die stets und ständig gemurrt haben, die deren Leiber verfielen in der Wüste, und die neue wachsende Generation, die dort das Land der Verheißung einnehmen sollte, wurde geprüft. Bleibt ihr nun bei Gott? Bleibt ihr bei dem, was ich euch gesagt habe? Sie wurden geprüft. Der Herr selbst wurde ja an unserer Stelle auch geprüft, 40 Tage. In Matthäus 4 lesen wir dies ab Vers 2, dass er gefastet hat, 40 Tage, 40 Nächte, und dann wurde er vom Satan angegriffen. Er wurde geprüft auf den Ebenen des Leibes, der Seele und des Geistes, ob er sich verlocken ließe, auf die menschliche Seite einzugehen. Nicht? Wenn du Hunger hast, bitteschön, mach dir doch Brot aus den Steinen. Nein, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Er hat die Prüfung in 40 Tagen für uns überwunden, damit er als reiner, als reines Opferlamm für uns auch den Tod erleiden konnte. 40 Tage Prüfung der Jünger nach der Auferstehung Jesu von den Toten. Das diente, um das Vertrauen zu dem Auferstandenen zu festigen. Denn Jesus wusste, nach 40 Tagen, dann werden sie ihn nicht mehr sehen. Und dann muss das Vertrauen so fest sein, dass die Gemeinde schon 2000 Jahre ohne ihn zu sehen, dennoch ihm folgt. So wie es einmal in der Schrift heißt, ihr habt Jesus nie gesehen und habt ihn doch lieb. Habt ihn doch lieb. Ich habe ihn mit meinen Augen auch noch nie gesehen und habt ihn doch lieb. Das ist dabei wichtig. Das feste Vertrauen sollte gestärkt werden. Um Jesus Christus in dieser Zeit dienen und ihm leben zu dürfen, müssen wir im Glauben auf sein Wort hin handeln können, ohne ihn zu sehen. Auf sein Wort hin handeln können, ohne ihn zu sehen. Was sein Wort sagt, das muss uns so wichtig sein, als ob es gerade zu uns redet. Ja, das ist die Voraussetzung, um ihm dienen zu können. So wie wir das zum Beispiel von Mose lesen. von Mose. Habt ihr bestimmt auch gelesen, wir haben ja den Hebräerbrief durchgenommen, in Hebräer 11, Vers 27. Ja? Wie handelte Mose? Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Also das wäre das Gleiche. Ja, wir handeln auf das Wort Gottes, weil es geschrieben steht, hin, als ob es uns gerade durch Jesus gesagt worden wäre, als ob wir ihn sehen. Und dieses feste Vertrauen sollte in den Jüngern geweckt werden und gestärkt werden, damit sie dann auch Botschafter an Christi Stadt sein konnten. Diese 40-tägige Erscheinung Jesu nach seiner Auferstehung war also auch ein Beweis dafür, dass er nicht nur als Geist, wie ich es schon sagte, sondern wirklich im Leib auferstanden ist, dass er den Tod und des Todes Würdige im Leib überwunden hat. Lesen wir nochmal, was der Apostel Paulus gerade zu diesem Punkt sagt in Römer 6. Römer 6 erst, Vers 12 und 13 und dann Römer 8. Wir hatten ja schon in Römer 6 gelesen, aber jetzt lesen wir 12 und 13. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, weil Christus den Tod und die Sünde im Leib überwunden hat. Leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die tot waren, nun aber lebendig sind, und eure Glieder gebt Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Und im 8. Kapitel schreibt der Apostel dann durch den Heiligen Geist von diesem wunderbaren Sieg in Vers 2 und 3, das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes in meinem Fleische. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Deswegen die leibliche Auferstehung. Das sollten die Jünger mal wieder sehen. Die Sünde im Fleisch ist besiegt. Ich muss nicht sagen, na, ich bin eben halt so, wie ich bin, mein Naturell und ja. Darauf brauche ich mich nicht mehr berufen, sondern ich darf darum beten, Herr, offenbare das neue Leben, das neue Wesen, das anders ist als das Alte. Denn das Alte hast du besiegt und das ist dem Tode preisgegeben. Das sagt der Apostel Paulus hier für sich, denn er war ja ein Choleriker, wenn man das mal so bezeichnen war. Ja, immer schnell an der Decke war er, ja. Aber der wurde plötzlich dann ein sanftes Lamm. Wie passiert das? Hat er sich selbst erzogen? War er in einem Umerziehungslager? Nein. Sondern er hatte die neue Kreatur in sich. Und die ist anders. Und die herrschte plötzlich über das Alte. Das Alte hing da zwar immer noch so dran und muckte auf und wollte gerne mal wieder was zu sagen haben, aber das Neue war stärker. Und darauf hat er sich verlassen. Jesus sagt, bleibt zu Jerusalem und wartet. Und hier merken wir, hier hat er einen wunden Punkt bei den Jüngern angesprochen, so wie bei uns. Warten ist nicht unsere Stärke. Entweder gleich oder gar nicht. Ja, warten, ach, nee, das kennt man ja, man kämpft ständig damit, mit der Geduld. Es sollten 10 Tage noch vergehen, so lange sollten die warten. 10 Tage, bis sie endlich die Verheißung vom Vater kriegten. Ja, warum denn nun nicht gleich? Jetzt fährt Jesus gen Himmel und jetzt sollen wir warten. Das passt gar nicht in unser Leben hinein, dieses Warten. Aber schon im Alten Bund wurde das oft angesprochen, Psalm 37 zum Beispiel, Vers 7, seid stille dem Herrn, wartet auf ihn, wohl dem, der auf ihn warten kann. Das war eine Lehre gleich am Anfang, die sie bekamen für die kommende Zeit. Wir können ja nichts als Christen übers Knie brechen und sagen, jetzt werden wir uns mal so richtig die Ärmel hochkrempeln und jetzt machen wir was und jetzt wird hier alle werden jetzt gläubig. Das geht nicht. Warten auf ihn. Auf ihn, nicht? Ja. damit wir das Richtige tun. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark werden. Das hat Gott dem Volke Israel gesagt. Ach, die haben gesagt, nee, das machen wir schon. Wir setzen uns aufs Pferd und dann reiten wir los und den Feind schlagen wir dann nieder. Nein, wenn ihr stille bliebet und wartet, dann habt ihr Sieg. Dann kommt das Richtige. 10 Tage sollten sie warten. Da kann man ja verzweifeln als Mensch und sagen, naja, nun warten wir schon 3 Tage. Wir haben ja nicht gewusst, dass das 10 sind und es ist immer noch nichts passiert. Und der Herr ist weg. Wir sehen ihn nicht. Warte auf ihn. Warte auf ihn. Das ist auch eine Lehre für uns heute. Und deswegen steht das auch im Hebräerbrief. Wir haben es ja gelesen in Hebräer 10, Vers 36. Geduld ist euch Not. Aber nicht nur deswegen, damit wir wirklich ein geduldiges Wesen kriegen. Das ist auch schon schön. Es steht aber, damit ihr den Willen Gottes tut. Denn ungeduldige Leute können nie den Willen Gottes erkennen. Die laufen immer voraus oder rechts und links, aber nie da, wo der Herr gerade was tun will. Ja? Geduld ist euch nötig, damit ihr den Willen Gottes tut. Ungeduld lässt uns aus dieser engen Gemeinschaft mit dem Herrn fallen. Denn Gott hat seinen Heilsplan schon fertig. Der ist schon fertig, der ist nicht mehr im Werden. Er weiß ganz genau, was er tut und tun will. Und die Verheißung, die er bereits schon dem Volke Israel gab, bevor Jesus öffentlich als der Sohn Gottes hier in diese Welt kam, lautete ja in Hesekiel 36, Vers 26 und 27, dass der Geist in sie kommen soll, das steinerne Herz soll weggenommen werden, das fleischerne soll hineingesetzt werden. Und dann sagt der Herr, ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Ich will das machen. Ihr könnt das nicht. Das war schon eine Verheißung im Blick auf Pfingsten. Ich will das machen. Und mich müsst ihr das machen lassen. Aus euch solche Menschen zu machen, die in meinen Geboten wandeln. Dann noch dieser Punkt, mit dem Heiligen Geist sollt ihr getauft werden. Die Ausrüstung mit dem Geist des Vaters ist also absolut nötig, um die Weisung des Herrn empfangen zu können. Die Gabe des Heiligen Geistes, die Wiedergeburt, ist gleichsam wie ein Empfänger. Was nützt ein Sender, wenn es keinen Empfänger gibt? Ja, wir können Sendeantenne aufbauen, aber niemand hat einen Empfänger und kann diese Botschaften überhaupt nicht bekommen. Wir brauchen einen Empfänger und der Empfänger ist die Gabe des Heiligen Geistes, damit wir das bekommen, was Gott sendet. So wie es Jesus sagt, dieser Geist wird euch dann in alle Wahrheit leiten. Ich werde das so senden, dass das passiert. Deswegen diese wichtige Wiedergeburt, die wir brauchen, von der der Herr Jesus ja auch zu Nikodemus sagt, du musst von neuem geboren werden. Sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Du kriegst nichts mit vom Reiche Gottes. Du hast keinen Empfänger bei dir. Da machst du dir zwar deine Gedanken über das Reich Gottes, aber du kriegst nichts mit. Du liest die Bibel und weißt gar nicht, was du damit anfangen sollst. Sie redet gar nicht zu dir, weil du keinen Empfänger hast. Aber ansonsten merkst du, wie die Schrift dich leitet und lenkt. Ja, das ist sehr wichtig. Ihr müsst den Heiligen Geist empfangen. Im Alten Bund waren es ja bloß 70 Älteste, die den Heiligen Geist kriegten, Mose und Aaron, aber dann noch 70, die anderen nicht. Jetzt aber sollen alle, die gläubig werden, den Heiligen Geist empfangen und an dem allgemeinen Priestertum in dieser Welt teilhaben und tätig sein. Dann hatten ja die Jünger, so wie viele, und ich freue mich, ein Bruder hat heute gebetet, Herr, bewahre uns davor, dass wir nicht die Zeit berechnen, sondern dass wir jeden Tag nutzen, ist richtig, ne? Aber wir Menschen machen das immer wieder. Ja, wir sagen, jetzt ist es soweit. Ich kann mich noch gut entsinnen, als wir damals die Apostelgeschichte begannen, 1997, da war ja so eine Euphorie überall verbreitet auf das Kommen Jesu. Ja, die Jahrtausendwende, die stand ja davor. Jetzt kommt der Herr ganz bestimmt. Ja. Nachher fielen alle ab. Jetzt haben wir schon 14 Jahre nach 2000. Und wir sind immer noch hier. Ja. Und die Jünger sagten, ja, wirst du dann das Reich wieder aufrichten und so weiter. Und dann sagt der Herr zu ihnen, das hat euch, ich sage es mal mit meinen Worten, das hat euch überhaupt nicht zu interessieren. Das gebührt euch überhaupt nicht zu wissen, Zeit und Stunde. Dieses Wort gebührt euch nicht. Das will einfach sagen, da fragt bitte mal nicht nach. Ihr habt gar kein Recht, danach zu fragen. Das Recht, was ihr fragen dürft, ist, was ihr jetzt sein sollt. Hier. Und das andere gebührt euch nicht zu wissen. Mir ist da so ein Beispiel eingefallen. Wenn wir nämlich einen festen Punkt vor uns haben, sagen wir mal eine Hochzeit, ja? In 4 Wochen oder 3 Monaten würde eine Hochzeit stattfinden. Was passiert in dem Menschen? Er richtet plötzlich sein ganzes Leben auf diesen Termin aus. Manche Dinge lässt er einfach liegen, dann beschäftigt er sich da mit der Kleidung und mit der Ausstattung und so weiter und anderes kommt zu kurz. Und das wollte der Herr nicht. Er sagt, nein, ihr sollt euch immer mit dem gegenwärtigen Auftrag beschäftigen. Dann seid ihr auch bereit, wenn ich komme. Deswegen in diesem Beispiel, was im Lukas-Evangelium steht, von diesem Reichen, der über Land zog, handelt, bis ich wiederkomme. Ich sage euch nicht wann, sondern ihr sollt einfach handeln, jeden Tag handeln, lebt in dem neuen Leben. Und dann seid ihr auch bereit, wenn ich wiederkomme, und dann wird alles gut. Was aber nicht bedeutet, also Jesus hat ja nicht eindeutig geantwortet, hat gesagt, nein, das wird nicht aufgerichtet. Das hat er nicht gesagt. Aber er hat sie auf ihren Auftrag, den künftigen, hingewiesen. Er hatte ja schon zuvor von seiner zweiten Ankunft geredet, Matthäus 24, Lukas 21, hat gesagt, dann wird der Menschensohn kommen. Ja, und dann auch hier bei der Himmelfahrt, dass ja die Engel sagten, er wird wiederkommen, wie ihr ihn gesehen habt, dass er gen Himmel gefahren ist. Aber jetzt geht es nicht darum, sondern es geht darum, was du jetzt für den Auftrag hast und brauchst. Darum geht es jetzt. Und darum sollt ihr euch kümmern. Wartet zu Jerusalem. Und da komme ich zu dem letzten Punkt ganz kurz. Gott sagt uns nicht alles. Es fällt uns schwer zu akzeptieren, ne? Wir möchten, dass Gott uns alles sagt. Warum möchten wir das? Wir glauben, dass wir alles verstehen, was er uns sagt. Ja, aber dem ist nicht so. Selbst wenn er uns alles sagen würde, würden wir es nicht begreifen und es würde den Irrlehren noch mehr Vorschub geleistet werden. Weil der Mensch, was er nicht begreift, da macht er eine eigene Lehre draus, damit er es begreift. Und sagt, so ist es. Und schon ist er auf dem Irrweg. Jesus sagte ja auch in Johannes 16, ich hätte euch noch viel zu sagen. Aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Aber wenn der Geist vom Vater kommt, der wird euch leiten. Tag für Tag für Tag für Tag. Schrittweise. Nicht alles auf einmal. Das würdet ihr gar nicht verstehen. Ja, und dann würden wir vielleicht sogar noch viel mehr Irrlehren in dieser Welt haben. Gottes Zeitplan wird in der Abhängigkeit von ihm allein durch Jesus Christus in unserem Herzen erlebt. Wir erleben es stückweise, was Gott vorgehabt hat und was er tut. Wir verspüren, dass er, der Herr, immer weitergeht. Manchmal unterhalte ich mich mit meiner Frau auch über die vergangenen Glaubensjahre. Wir kommen dann aus dem Staunen nicht raus. Man dachte ja schon an einem Punkt fest zu stehen und das wär's schon, was Gott gegeben hat. Nein, er ist immer weitergegangen. Dann war man plötzlich da, dann war man da, dann war man da. Der Herr geht immer weiter. Und wir denken, irgendwo ist da mal Schluss. Nein, er geht noch weiter. Er geht weiter im Auftrag, den wir haben. Er geht weiter in der Umwandlung, die wir brauchen. Er geht weiter im Zeugnis vor den anderen. Er geht immer weiter und das verspüren wir dann. Wir lassen uns also gerne den Zuspruch dann von ihm gefallen und sollen uns daran genügen lassen.